Napoleon hat von den Zerwürfnissen unter den Verbündeten gehört. Noch einmal versucht er sein Glück. Am 26. Februar 1815 verlässt er Elba und kann, da die ihm entgegengeschickten Truppen zu ihm übergehen, die Bourbonen stürzen und am 20. März seinen Einzug in den Tuilerien halten. Aber seine Hoffnung, den Wiener Kongress zu sprengen, erfüllt sich nicht. Am 13. März wird er durch die wiedergeeinigte Versammlung als Friedensbrecher in die Acht getan. Napoleon, der mit aller Mühe versucht hat, sich einen Rückhalt in der Bevölkerung zu verschaffen, bricht vor Mitte Juni zum Feldzug auf, nicht gegen die noch im Aufmarsch und weit entfernt befindlichen Österreicher und Russen, sondern gegen Blücher und die Engländer, die schon in Belgien stehen. Er will sich mit 128.000 Mann zwischen die südlich stehenden Preußen und die nördlich befindlichen britischen Truppen einschieben. Das Korps Zieten drängt er bei Charleroi zurück und stellt am 16. Juni Blücher bei Ligny zur Schlacht, während Ney mit einem Teil des französischen Heeres bei Quatre Bras die Engländer in Schach hält. Blücher wird nach einem erbitterten Kampf geworfen, doch können ihn die selbst schwer erschöpften Franzosen nicht sogleich verfolgen. Gneisenau aber, auch diesmal Blüchers Generalstabschef und wie stets die Seele seiner Feldzüge, erteilt selbstständig, da er den Feldherrn auf dem Schlachtfelde nicht wiedergefunden hat, den Befehl, den Rückzug nicht auf Namur und Lüttich, sondern nördlich davon nach Wavre anzutreten, um die Fühlung mit den Engländern zu erhalten, obwohl die Preußen dadurch ihre rückwärtigen Verbindungen aufgeben. Napoleon lässt seinen Gegner am 17. Juni durch Grouchy in der falschen Richtung verfolgen, während er sich selbst mit Ney vereinigt auf Wellington wirft, der bei Waterloo die angebotene Schlacht annimmt, da ihm Blücher mit 3 von seinen 4 Korps rechtzeitige Hilfe anbietet. Am 18. Juni greift der Kaiser, durch Regen, vielleicht aber auch durch körperliches Unbehagen behindert, das Krebsleiden, das ihn auf Helena so rasch fällen sollte, meldet sich, gegen seine frühere Gewohnheit sehr spät, erst um 11:30 Uhr vormittags an. Wertvoller Gewinn für die mühsam auf grundlosen Wegen heranmarschierenden Truppen Blüchers. Neys Angriff auf die feste Stellung der Engländer scheitert nach erbitterten Kämpfen auch deshalb, weil Napoleon zu lange seine unersetzliche Garde schonen will. So trifft den Korsen der Frankenstoß der Armee Blüchers auf Plancenoord, dem die neue Truppe nicht widerstehen kann, während die zu spät eingesetzte alte Garde trotz heldenhaftesten Sturmes die Stellung der Briten auf Saint-Jean nicht zu nehmen vermag. Nun greifen auch die Engländer an. Als Napoleon die Franzosen in hemmungsloser Flucht auf Belle Alliance zueilen sieht, gibt er die Schlacht verloren. Ein Sammeln der flüchtenden Truppen misslingt ihm. Gneisenau hat die rücksichtsloseste Wucht der Verfolgung anbefohlen, obwohl die Engländer nicht mitmachen. Die französische Armee löst sich auf. Nach Paris zurückgekehrt, entsagt der Korse am 22. Juni neuerdings der Krone zugunsten seines Sohnes, nachdem er 102 Tage wieder Kaiser gewesen. Am 15. Juli flüchtet Napoleon an Bord des englischen Kriegsschiffes Belle Rouforme, die Verbündeten aber lassen ihn nach der Insel St. Helena bringen, wo er nach verzweifelten Bemühungen, seine oder doch die Regierung des Sohnes wieder zu erreichen, am 5. Mai 1821 dem Magenkrebs erliegt. Murat, der auf die Nachricht von der Rückkehr Napoleons losgeschlagen hatte, ist in zweitägiger Schlacht durch die Österreicher unter Graf Neipperg von Tolentino geschlagen worden und verliert nun endgültig sein Königreich Neapel. Die Preußen sind unterdessen in Paris eingerückt, wo am 10. Juli die verbündeten Monarchen ihren Einzug halten, empfangen von dem inzwischen unter dem Schutz Wellingtons zurückgekehrten Ludwig dem 18. Wieder kann sich der Bourbone als Teilnehmer an der Konferenz von Wien im Zweiten Pariser Frieden vor harten Bedingungen schützen, obwohl diesmal Preußen die Abtretung von Elsass und Lothringen fordert. Der Friedensschluss vom 20. November bringt für Deutschland nur die Rückgabe des Saargebietes und Landaus. Frankreich muss nur eine Kriegsentschädigung von 700 Millionen Franken zahlen und einen Teil der geraubten Kunstschätze zurückgeben. Unter dem Kommando Wellingtons bleibt im Nordosten Frankreichs ein Besatzungsheer in der Stärke von 150.000 Mann zurück. Noch vor dem zweiten Pariser Frieden am 26. September 1815 ist zwischen dem Zaren Alexander, Kaiser Franz und Friedrich Wilhelm III. Die Heilige Allianz abgeschlossen worden. Die drei Monarchen verpflichten sich, die Lehren der christlichen Religion und die Liebe zur Grundlage ihrer Regierung zu machen. Es ist mehr eine schwärmerische Demonstration als eine politische Realität. Der Zar war der Anreger, beeinflusst von der früheren Lebedame und nunmehrigen Frömmlerin Barbara Julia Freifrau von Krüdener. Indessen ist der Wiener Kongress zu seinem Abschluss gelangt. Am 9. Juni wird die Wiener Schlussakte unterzeichnet, die deutsche Bundesakte ist in sie eingefügt. Wie sieht nach diesem Friedenswerk Europa, wie sieht Deutschland aus?